Das Podcast-Versuchslabor. Ach ja, es ist leider kein Meeresrauschen, was wir da hören. Nein, es ist das Rauschen der Klimaanlage für das Rechenzentrum bei mir auf der Arbeit. Das ist nämlich hier genau unter meinem Fenster. Stehen die ganzen Klimaanlagen gedön. Ja, die laufen natürlich, weil es warm ist. Fürs Büro selber haben wir leider keine Klimaanlage. Das heißt, wir müssen sehen, wie wir klarkommen. Ne? Ja, einmal mit Wasser, Füße rein. Sieht natürlich blöd aus, macht auch kein Mensch. Also bleiben nur diverse Kaltgetränke. Was haben wir heute? Aloysius-Quelle, isoaktiv Erfrischungsgetränk. Mit Grapefruit. Zitronengeschmack mit Zucker und Süßungsmitteln. Ja, gut. Ja, schmeckt genauso wie es klingt. Ja, zum Glück haben wir noch eine Spezi auch noch. Das können wir notfalls dann auch noch trinken. Ah, jo. Oh, das war laut, ne? So, gucken. Ah, jo, das hilft schon ein bisschen. Ja, ich wollte mal hier mal jetzt heute was aufnehmen, noch schnell. Weil mir gestern das Zoom runtergefallen ist und ich muss das ausprobieren, ob es noch funktioniert. Aber es schaut ganz gut aus, glaube ich. Würde ich meinen. Hab das gestern auch schon auf dem Raucherbalkon mal getestet. Und das als Inputquelle genommen. Das kann man ja da dran pömpeln. Muss man halt nur dran denken, dass man die Samplingrate auf 49K ist das, glaube ich, setzt. Dann funktioniert das auch im Teamspeak recht gut. Ja, mal einen netten Abend mit dem Frank und mit dem Gérard. Ja, einfach nur so vor uns hingequatscht, ohne Aufnahme, ohne alles. Ja, dabei ist mir aufgefallen, es wird Zeit, dass wir uns auf dem Balkon mal wieder ein bisschen tummeln, weil wir die Night of the Pods ja bald haben wieder, ne? Am 22.07. soll das losgehen und es gibt noch ganz viele freie Termine. Also wer sich da berufen fühlt oder wer jemanden kennt, der den Ruf noch nicht vernommen hat, tragt es in die Welt hinaus. Am 22.07. ab 10 Uhr fangen wir an. Und ja, ich muss jetzt mal noch überlegen. Ich muss jetzt auch noch mal, glaube ich, mit Mati noch mal durchsprechen. Und ob das jetzt wirklich um 10 Uhr eine gute Idee ist bei der Sommerausgabe, weil ich glaube, die meisten wollen am Samstag doch lieber, wenn dann schönes Wetter ist und Sonne, vielleicht was anderes machen, als jetzt gerade vor einem Rechner sitzen und in irgendein Mikrofon sprechen. Ne? Das sind ja nur die, die so richtige Überzeugungstäter sind. Ne? Ich selber würde das ja eigentlich, wenn nicht die Night of the Pots ist, wahrscheinlich auch nicht gerade tun an einem Samstag, ne? Bei schönem Wetter. Naja, wir werden sehen. Gut, und jetzt ist ja schon bald Feierabend. Ist schon bald geschafft. Ja, immer noch im Büro, aber habe jetzt mittlerweile schon mal vorsorglich ausgestempelt, damit ich noch ein paar private Dinge erledigen kann hier. Im Büro macht es halt manchmal ganz gut, da hat man Ruhe dafür. Ich habe nämlich die Tochter Nummer 3 jetzt zum Musikunterricht angemeldet und zwar möchte die gerne Schlagzeug lernen. Ja, da wird der Onkel Frank sich aber freuen, wenn er das hört. Jo, also in Geretsried hier in unserem bayerischen kleinen Dorf, da gibt es eine Musikschule und da gibt es auch Schlagzeugunterricht und da ich ja nur noch so ein altes Drumset noch im Labor unten stehen habe, ist da das Interesse ja schon länger erwacht. Also er hat da immer schon mal drauf rumgeklopft und ein bisschen ausprobiert für sich. Jetzt war es aber immer so, dass sie eigentlich noch ein bisschen zu klein war, weil sie mit den Füßen nirgendwo gescheit dran gekommen ist. Aber jetzt so im letzten halben Jahr hat die einen dermaßen Schuss gemacht, dass das jetzt auch so, ja, alles passt. Jetzt kommt sie auch unten an die Bassdrum und kann auch die Hi-Hat auf und zu machen gescheit. Ja, das wird spannend. Da freuen sich die Nachbarn. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, und so Sachen kann man dann halt nochmal schnell machen. Bevor es dann, ja, in knapp einer halben Stunde werde ich dann mal ein Stockwerk höher gehen. Da sitzt nämlich der liebe Holger. Das ist der Bassmann von den Soul Man Combo, wo ich ja auch Musik mache. Und dann werde ich den da mal abholen, da losschweißen von seinem Rechner und ja, den wird auch warm sein. Und dann haben wir ja beschlossen, dass wir heute einen Soundcheck im Biergarten machen, bevor wir zur Probe gehen. Das wird bestimmt recht nett. Ja, das ging ganz gut. Per Mail, einmal hin, einmal zurück. Alles klar, 17 Uhr, Biergarten, Soundcheck ist geritzt. Jo, dann schaue ich mal. Ich habe das Zoom jetzt sowieso immer mit dabei. Und so wie es ausschaut, funktioniert es ja auch noch gescheit. Also werde ich es wohl auch damit hinnehmen. Und naja, wer weiß, vielleicht gibt es ja noch was zu erzählen. Neuigkeiten aus der Soulman Backstage-Bereich. Gossip heißt das, ne? Aber sowas haben wir nicht. Sowas haben wir nicht. Wir haben ja immer nur ernste Themen. Wir sind ja alles ernstzunehmende Familienväter und Musiker. Oh Gott, vom Lügen kriegt man Haarausfall, oder? Wie war das? Und so weit. Naja, gut. Also, soweit mal hier aus dem Büro, ein Bürocast heute mal, ne? Stromberg lässt grüßen. Naja, ist aber eh zu warm, um jetzt noch weiter zu arbeiten. Das ist hier gefühlte 40 Grad, ne? Naja, wollen wir nicht meckern. Jetzt ist Sonne, jetzt ist Sommer. Da sind wir mal froh, dass das so ist. Im Winter haben wir alle gesagt, das wäre zu kalt. Also, da, ne? Was ist das? Nörgeln auf hohem Niveau? Naja. Immer das, was man gerade nicht hat. Oder was auch sonst immer noch als Sprichwort jetzt in Frage kommt. Gut. So machen wir das. Ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Break. Und dann schauen wir mal, ob wir dann uns aus dem Biergarten nochmal melden. Sonst muss ich später nochmal selbst die Folge dann abschließen. Also mal schauen, ob es weitergeht. So, ich sehe gerade, wir haben noch Zeit. Ich hole mir noch so ein Gerstensäftchen. Na ja. Du bist keins mehr. Noch fahren, gell? Na ja. Dann, soll ich den Teller mitnehmen gleich? Ja. Dann erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend, bis ich wieder da bin. Ja, genau, damals. Jetzt kann ich ja irgendwas erzählen, was der Klaus nicht hört, beziehungsweise erst später, wenn er sich das antut. Und wenn wir schon hier vier Mikrofone haben, zwei vorne, zwei hinten, dann kann ich ja mal irgendwas erzählen, was er nachher zu seiner Überraschung erkennen wird oder nicht. Es kann nur sein, dass mir jetzt nichts einfällt. Aber ich nehme am besten erst nochmal einen Schluck. Prost! Auf jeden Fall habe ich den Bassumbau und auch die Verstärkerreparatur aufgezeichnet auf YouTube und mache da jetzt so eine Art Reparaturvideos. Das ist eine Idee, dass ich Reparaturvideos ins YouTube reinstelle, vielleicht sogar in einer eigenen App. So ähnlich wie iFixit von USA. So eine Idee, so eine Website zu bauen. Und auch eine App. In der Richtung globale Elektro-Schrottvermeidung durch Reparatur statt Neukauf wegschmeißen. Die Leute gucken schon, wenn ich hier mit dem Gerät einfach rede. Ich glaube, ich bin jetzt besser ruhig. Das sieht komisch aus. Naja. Ich habe einen Termin drin, heute soll mein Probe. 18 Uhr. Hat eigentlich schon angefangen. Mal sehen. Vielleicht kommen sie noch in den Biergarten. Also ich habe jetzt mal für das kleine Gebinde entschieden. Ja. Sind sie denn alle willig zum... Nee. Was ist das? da habe ich auf eBay Kleinanzeigen einen Agent laufen. Ah. Immer wenn mich Sachen interessieren, schickt er mir aktiv Nachrichten, wenn dort Artikel eingestellt werden. E-Bikes, Kaffeemaschinen, Verstärker, Röhrenverstärker. Noch ein Subwoofer. Und das ist, nee, das ist eine Endstufe von einem Subwoofer. Also eine komplett neue Thomann Endstufe. Das ist bei uns auch drin. Ja. Das ist die komplette Elektronik, Ringkantrafo, Verstärker, Kühlkörper, alles. Kannst du selber basteln. Da kannst du selber einen Subwoofer. Und das Ding habe ich seit ein paar Wochen. Ja. Und es wird immer billiger. Der weiß genau, dass ich mithöre. Und der weiß genau, dass ich irgendwann zuschlagen muss. Ja, so eine 300 Watt. Da läuft doch eine Aktion, oder nicht? Nee, in dem Fall ist es Kleinanzeige. Das heißt, er setzt aktiv den Preis immer weiter runter. Weil er will es los haben. Und er hat es seit ein paar Wochen drin. Und ich beobachte es halt. Ja, dann schreib ihm doch. Hier, komm, für 50 Minuten mit. Für 50? Ja. So. Du bist bald bei meinem Preis. Soll ich hier noch vier Wochen warten? Oder? Ja, genau. Wie lange muss ich jetzt noch die Preis... Ich hab den Fuffi hier liegen, komm. Machst du ein Foto? Vom 50-Euro-Schein und sagst, hier, komm. Das ist deiner. Steht dein Name dran. Das ist gut. Da hast du recht. Ja, man muss nur sich mal hinsetzen in Ruhe. Und mal überlegen. Und mal Ideen entwickeln. Kreatives eBay. Es ist nur so, der ist, also ich hätte ihn als Bassverstärker, könnte ich ihn ja brauchen. Zusätzlich. Ja. Aber das ist ein Subwoofer. Das heißt, der hat irgendwo eine Frequenzreiche drin. Ja, die musst du... Aber du bist ja fit. Die kann man ja eben. Genau. Du musst nur im Schaltplan schauen, wo die Frequenzweiche drin ist und das Signal danach einspeisen. Ja, oder du machst eine andere Frequenzweiche rein. Vielleicht kann man bestimmt auch machen, oder? Irgendwas Regelbares, dass du sagst, ich mache das. Das wird schwieriger. Das wird aufwendiger. Ich will ja eigentlich nur einen flachen Frequenz können. Alles, was ist, ja. Alles. Ja. Der macht halt irgendwas. Aber ja, einen 12 Zoll Lautsprecher hätte ich auch noch im Keller. Warum bin ich nicht überrascht worden? Also jetzt schreiben wir mal ganz freundlich, aber freundlich im Ton. Genau. Wie in der Arbeit, freundlich im Ton, bestimmt in der Sache. Hallo. Lass uns tauschen. Hallo, einfach mal jetzt ganz, schon mal ganz neutral. Absatz. Sehr geehrter Herr eBay-Versteigerer. Ich will mal schauen, ob er einen Namen hat. Jetzt, wie fangen wir an? Das ist ganz wichtig, jetzt der Einstieg. Eine schöne Endstufe, die Sie da haben. Wäre ja schade, wenn da irgendwas mit passiert. Eine schöne Endstufe, die Sie da haben. Es wäre doch schade, wenn dieselbe in falsche Hände geräte. Alles? Aber Geräte ist jetzt natürlich groß geschrieben und falsch. Ja gut, Grammatik kann er nicht auch noch. Nachdem Sie mit aggressivem Preiskampf, oder wie sagt man Preispolitik? Preispolitik. Nachdem, ja, der hat schon verstanden. Halt, halt, langsam, langsam brauner, ruhig brauner. Langsam brauner, das muss ich jetzt leider verstanden. Nachdem Sie mit aggressiver Preispolitik mein Interesse anhaltend aufrecht erhalten in der Lage sind. Nee, mein Interesse. Da müssen wir nochmal ran. Aufrecht erhalten konnten. Genau. Aufrecht erhalten konnten. Absatz. Es geht. Ja, der kann. So wie Fräulein Lieschen zum Diktat, bitte. Frau Müller zum Diktat. Erkonnten möchte ich diesem Spiel ein Ende setzen. Möchte ich hiermit diesem Spiel ein Ende setzen? Mit einem ultimativen Preisangebot. Einem Kampfpreis von Trommelwirbel. Nee, und jetzt eben, das ist jetzt der Gag. Jetzt machst du ein Foto von dem Buch. Bild mal ein Foto. Ja, das muss doch laufen. Abschicken. Gesendet. Gesendet. Und da kannst du auch ein Foto reinstellen? Ja, normal schon. Scheiße. Hä, das geht doch nicht. Nachricht. Ich kann auch ein Foto schicken. In einer Konversation kann ich das schicken. Ah, shit. Nur in einer Konversation, nicht in einer Antwort. Also aber wenn ich auf Nachrichten gehe, da, jetzt bin ich nämlich im Konversationsmodus. Und jetzt machst du ein Foto. Wer Geldscheine fotografiert oder fotografierte Geldscheine in Umlauf bringt, wird mit einer Strafe von 20 Erbsen oder so. Ich glaube, PS, der ist echt. Genau. Oh, zumindest hat mir das der vorher an der Ecke glaubhaft versichert. Mein Farbbruder hat gesagt, der ist echt. Na also. Ja, jetzt bin ich ja gespannt. Ist doch schön. Schönes Foto. Hätte man noch ein bisschen glatt. Genau. Schreibe jetzt noch dazu. Ich bügle ihn vor der Überweisung. Vor der Überweisung bügle ich ihn noch glatt. Ja, dann würde ich doch mal sagen an der Stelle, wird Holger die Endstufe bekommen? Wird der eBay-Anbieter auf sein Angebot angeben oder nicht? Das hören wir in einer weiteren Folge. Genau. Ihn noch glatt.